maulen, scheiß Fotze! Wenn du das R rausnimmst, heißt Bongsa. Wenn du das R rausnimmst, heißt Bongsa. Nimmt heiß Bongsa. Bongsa. Ja, wenn dann richtig. Zerstörung, Chaos, Schmutz und Habgier. auswaschen und dann putzt du weiter. Zack, zack, zack, zack, zack, wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Dann lass es bei der Mutter auswaschen. Kannst nicht nur verpissen. Nicht nur verpissen, hab ich gesagt. Piss dich, du Opfer. Piss dich, du Opfer. Stirbt gar nicht von Zigaretten.